Elizabeth brachte den größten Teil der Nacht am Bett ihrer Schwester zu und freute sich, dem Herrn des Hauses am anderen Morgen auf seine Frage nach ihrem Befinden eine leidliche Antwort zurückschicken zu können. Trotz dieser Besserung ließ sie ihn aber doch um einen Boten nach Longbourn bitten, der Mutter Kunde von Janes Befinden zu geben und sie zu ersuchen, selbst zu kommen und ihren Zustand zu prüfen. Das Billett ward augenblicklich abgeschickt und Mrs. Bennet, begleitet von ihren beiden jüngsten Töchtern, langte gleich nach dem Frühstück in Netherfield an. Hätte sie Jane bedeutend krank gefunden, würde sie sich gewiss sehr unglücklich gefühlt haben. Nachdem sie aber gesehen, dass die Erkältung zwar heftig, jedoch keineswegs gefährlich war, konnte sie den geheimen Wunsch nicht unterdrücken, dass die Besserung nicht allzu rasch vor sich gehen möge, um ihren Aufenthalt so lange als möglich auszudehnen. Des hinzugekommenen Arztes Erklärung, die Patientin in diesem Zustand nicht zu transportieren, veranlasste Mrs. Bennet, die Gastfreiheit der Bingleyschen Familie noch auf einige Zeit für ihre beiden ältesten Töchter in Anspruch zu nehmen, worauf Bingley mit vieler Wärme, seine Schwestern mit kalter Höflichkeit antworteten. Die Gesellschaft hatte sich jetzt im Frühstückszimmer versammelt, und Mrs. Bennet unterließ nicht, sich in Bewunderung und Lobeserhebungen der Einrichtung des Hauses, der schönen Lage und Aussicht und dergleichen mehr zu ergießen. Solange das Gespräch noch allgemeinen Inhalts war und hauptsächlich zwischen Bingley und Mrs. Bennet geführt wurde, ging alles gut, und Elizabeth, wenngleich in steter Angst, hatte doch keine Ursache zu erröten und sich ihrer Mutter zu schämen. Als diese nun aber, durch Bingleys Höflichkeit ermutigt, immer weiterging und in ihren gewöhnlichen schwatzenden Ton verfiel, da glaubte sie vor Scham in die Erde sinken zu müssen. Vergebens bemühte sie sich, durch dazwischengeworfene Fragen der Unterhaltung eine andere Richtung zu geben. Mrs. Bennet erzählte rücksichtslos, was ihr einfiel. Erst von ihren Kindern und deren Vorzügen, bei welcher Gelegenheit Janes Sanftmut und Bescheidenheit hervorgehoben wurde, dann von den Freuden und Annehmlichkeiten des Landlebens. »Hoffentlich sind Sie, Mr. Bingley, in diesem Punkt meiner Meinung«, so schloss sie ihre Rede, »und gedenken, Netherfield nicht so bald wieder zu verlassen.« »Dafür kann ich nicht einstehen. Solche Entschlüsse wechseln schnell und die Ausführung folgt Ihnen immer auf dem Fuß. Deshalb würde ich, falls es mir einfallen sollte, Netherfield zu verlassen, in 5 Minuten fort sein. In diesem Augenblick betrachte ich mich jedoch als völlig ansässig hier.« »So habe ich Sie also ganz richtig beurteilt«, sagte Elizabeth. »Sie fangen an, mich zu verstehen«, rief Bingley sich zu ihr wendend. »Oh ja, ich verstehe Sie vollkommen.« »Ich wünschte, dies als ein Kompliment betrachten zu können, aber so leicht durchschaut zu werden, ist leider nicht sehr rühmlich.« »Das kommt auf die Umstände an. Ein tiefer, schwer zu ergründender Charakter ist nicht immer dem offenen, freimütigen vorzuziehen.« »Ich habe nicht gewusst, dass Sie sich mit dem Studium der Charaktere beschäftigen. Es muss dies sehr unterhaltend sein.« »Das Leben auf dem Lande ist demselben nur nicht günstig«, bemerkte Darcy. »Man bewegt sich hier in einem so engen und beschränkten Kreis.« »Aber die Menschen in diesem Kreis verändern sich mitunter so auffallend, dass immer etwas Neues an ihnen zu bemerken ist«, sagte Elizabeth. Mrs. Bennet, durch Darcys Geringschätzung des Landlebens beleidigt, erhob jetzt ihre Stimme zum Lob der ländlichen Geselligkeit, besonders in einer so anziehenden Nachbarschaft, wie sich in Longbourn zu erfreuen hätte, und zählte wenigstens 24 Familien her, mit denen sie im freundschaftlichen Verkehr ständen. Alle sahen sie erstaunt an, und Darcy wandte sich, nachdem er sie einige Augenblicke schweigend betrachtet, lächelnd ab. Es erfolgte eine Pause, und Elizabeth zitterte, dass ihre Mutter noch einmal den Faden des Gesprächs wieder aufnehmen und sich von neuem preisgeben könnte. Sie wünschte, dem Unglück vorzubeugen, wusste aber nicht wie, und war daher sehr froh, als Mrs. Bennet, nachdem sie nochmals um Entschuldigung wegen Janes und Lizzys längeren Bleiben gemacht, ihren Wagen bestellt. Auf dieses Signal erhoben sich die beiden jüngsten Töchter. Sie hatten die ganze Zeit leise miteinander geflüstert, und das Resultat dieses Gesprächs war, dass die Jüngste Mr. Bingley an sein Versprechen, einen Ball in Netherfield zu geben, erinnern sollte. Lydia war zwar erst 15 Jahre, aber schon vollkommen erwachsen. Sie verband mit einer schlanken Taille eine feine weiße Haut und einen munteren, hübschen Ausdruck des Gesichts. Von Jugend auf der Liebling ihrer Mutter, hatte diese nicht gesäumt, sie sehr früh in die Welt einzuführen. Mit einem gewissen Selbstvertrauen, was sich durch die Aufmerksamkeiten der Herren Offiziere bis zur Selbstzufriedenheit gesteigert hatte, wandte sie sich an Bingley und erinnerte ihn ohne Umschweife an sein Versprechen. Er erklärte sich bereit, es zu halten, sobald Miss Bennet wiederhergestellt wäre, und forderte sie auf, alsdann den Tag des Balls selbst zu bestimmen. Hiermit schien Lydia sehr zufrieden und meinte, bis dahin würde Captain Carter auch wohl wieder in Meryton sein. »Und wenn Sie dann Ihren Ball gegeben haben«, fuhr sie fort, »werde ich Colonel Foster begreiflich zu machen suchen, dass die Reihe nun an ihm ist und dass es eine Schande sein würde, zurückzubleiben.« Mrs. Bennet und ihre jüngeren Töchter empfahlen sich hiermit der Gesellschaft und kehrten nach Longbourn zurück. Elizabeth begab sich wieder zu ihrer Schwester und überließ ihr eigenes und ihrer Angehörigen Betragen den Bemerkungen der beiden Damen und Mr. Darcys. Letzterer konnte sich jedoch, trotz Miss Bingleys Spöttereien über Lizys schöne Augen, nicht überwinden, in des Schwesternpaares strenges Urteil über sie mit einzustimmen. Der Tag verstrich wie der vorhergegangene. Mrs. Hurst und Miss Bingley brachten einige Morgenstunden bei der Kranken zu, deren Zustand sich langsam zu bessern begann, und gegen Abend fand sich Elizabeth im Gesellschaftszimmer ein. Der allgemeine Spieltisch wurde jedoch heute nicht aufgestellt. Darcy schrieb, und Miss Bingley, neben ihm sitzend, beobachtete den Fortgang seines Briefs und wurde nicht müde, ihm immer wieder neue Aufträge an seine Schwester zu geben. Hurst und Bingley saßen beim Piquet und Mrs. Hurst sah ihrem Spiel zu. Elizabeth ergriff eine weibliche Arbeit und ergötzte sich an der Beobachtung dessen, was zwischen Darcy und seiner Nachbarin vorging. Miss Bingley erschöpfte sich in lobenden Ausrufungen über die Zierlichkeit seiner Handschrift, über die Gleichheit seiner Zeilen und über die Länge seines Briefs, worauf er, ohne sich stören zu lassen, sehr lakonisch antwortete. Auf diese Weise ging die Unterhaltung fort, bis Darcy seinen Brief beendet und gesiegelt hatte. Hiermit fertig, ersuchte er Miss Bingley und Elizabeth, etwas Musik zu machen. Erstere bewegte sich eiligst zum Instrument, und nachdem sie Eliza höflichst gebeten, den Anfang zu machen, was diese ebenso höflich als ernstlich abgelehnt, nahm sie am Flügel Platz. Mrs. Hurst sang mit ihrer Schwester, und Elizabeth bemerkte, während sie in einem Notenbuch blätterte, dass Darcys Augen häufig auf sie gerichtet waren. Sie konnte es sich kaum vorstellen, ein Gegenstand der Bewunderung des großen Mannes zu sein, und aus Missfallen betrachtet zu werden, war ebenso unglaublich. Seine Aufmerksamkeit auf sie musste also wohl durch irgendetwas seinen Ansichten Widersprechendes erregt worden sein. Diese Vermutung kümmerte sie indes wenig, da er ihr nicht angenehm genug war, um Wert auf seinen Beifall zu legen. Nachdem Miss Bingley einige italienische Arien gesungen, ging sie zu einem munteren schottischen Liedchen über. Darcy hatte sich unterdessen Eliza genähert und sagte zu ihr, »Miss Bennet, fühlen Sie keine Neigung, einen Walzer nach dieser Melodie zu tanzen?« Sie lächelte, antwortete jedoch nicht. Und so wiederholte er seine Frage mit einigem Erstaunen über ihr Schweigen. »Ich verstand Sie schon das erste Mal«, entgegnete sie, konnte mich aber nicht recht entschließen, was ich Ihnen darauf antworten sollte. Sie hörten mich gern Ja sagen, um die Freude zu haben, sich über meinen Geschmack lustig zu machen. Aber dergleichen Vorsätze zu vereiteln, macht mir immer Spaß. Und so erkläre ich denn auch jetzt, dass ich keine Lust zum Walzertanzen fühle. Und nun verachten Sie mich, wenn Sie es wagen.« »Ich wage es nicht.« Elizabeth staunte über seine Galanterie. Sie glaubte, ihn beleidigt zu haben, aber es lag eine solche Mischung von Lieblichkeit und Mutwillen in ihrem Wesen, dass sie andere nicht leicht beleidigen konnte. Und Darcy musste sich gestehen, dass er sich noch nie von einer Frau so angezogen gefühlt wie von ihr und dass nur ihre schreckliche Verwandtschaft und Bekanntschaft ihn vor der Gefahr, sie zu lieben, schützen konnte. Miss Bingley sah und vermutete genug, um eifersüchtig zu werden, und ihre zärtliche Sorge für die Wiederherstellung der geliebten Jane erhielt noch einigen Beistand durch den Wunsch, Elizabeth auf diese Weise loszuwerden. »Ich hoffe«, sagte sie, als sie den folgenden Tag mit Darcy in den Anlagen spazieren ging, Ich hoffe, Sie werden Ihrer Schwiegermutter einige wohlmeinende Winke geben, nicht gar zu dumm zu schwatzen. Auch würde es ratsam sein, die jüngeren Schwestern von der Sucht, den Offizieren nachzulaufen, zu heilen. Und wenn man einen so zarten Gegenstand berühren darf, möchte ich noch hinzufügen, dass gewisse, an Geringschätzung und Impertinenz grenzende Etwas Ihrer Zukünftigen zu mildern. Haben Sie sonst noch etwas zur Beförderung und Erhaltung meines häuslichen Glücks vorzuschlagen? Oh ja, ich würde raten, die Porträts Ihres zukünftigen Herrn Onkels und Ihrer Frau Tante Phillips in der Galerie zu Pemberley aufhängen zu lassen, zunächst bei Ihrem Großonkel, dem Richter. Sie treiben einerlei Geschäft nur in verschiedenen Zweigen. Was das Bildnis Ihrer Elizabeth betrifft, so möchte es schwer halten, einen Maler zu finden, der imstande wäre, diesen schönen Zügen ihr Recht widerfahren zu lassen. Es würde in der Tat keine leichte Aufgabe sein, den Ausdruck treu wiederzugeben, wenn auch Farbe und Form sowie die schönen Augenlider zu kopieren wären. In diesem Augenblick traten Mrs. Hurst und Elizabeth den Sprechenden aus einem anderen Gang entgegen. »Ich wusste nicht, dass Sie auch die Absicht hatten, spazieren zu gehen«, sagte Miss Bingley etwas verlegen. »Es war nicht so fein, so fortzulaufen, ohne uns etwas davon zu sagen«, entgegnete Mrs. Hurst. Und somit ergriff sie Darcys freien Arm und ließ Elizabeth hinterhergehen, da der Weg nur 3 Personen fasste. Darcy fühlte ihre Unart und sagte, »Dieser Weg ist nicht breit genug für unsere Gesellschaft. Wir tun besser, einen anderen einzuschlagen.« Elizabeth aber, die keine Lust hatte, sich ihnen anzuschließen, rief lachend, »Nein, nein, bleiben Sie nur. Die Gruppe ist zu romantisch und kann sich nirgends vorteilhafter entwickeln. Das Pittoreske würde durch einen Vierten in diesem Bunde gänzlich verloren gehen. Leben Sie wohl.« Damit lief sie eiligst fort, sich freuend, nach einigen Tagen wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Jane war so weit hergestellt, dass sie ihr Zimmer diesen Abend auf einige Stunden verlassen konnte. Sobald die Damen vom Tisch aufgestanden waren, führte Elizabeth ihre Schwester wohlverhüllt und eingepackt hinunter in das Gesellschaftszimmer, wo sie von ihren beiden Freundinnen mit vielen Freudenversicherungen empfangen wurde. Elizabeth hatte sie noch nie so angenehm und liebenswürdig gefunden, als in dieser Stunde, ehe die Herren erschienen. Ihre Unterhaltungsgabe war wirklich außerordentlich. Sie konnten eine Gesellschaft mit allen Nuancen beschreiben, eine Anekdote mit vieler Laune erzählen und über die Lächerlichkeit ihrer Bekannten mit Geist lachen. Doch sobald die Herren eintraten, hörte Jane auf, die Hauptperson zu sein. Miss Bingley hatte Darcy etwas zu sagen, noch ehe er sich ihr genähert. Er begrüßte Miss Bennet mit einem höflichen Glückwunsch zu ihrer Genesung. Hurst machte ebenfalls eine leichte Verbeugung und freute sich, sie wieder wohlzusehen. Aber Bingleys Empfang drückte die Wärme seiner Empfindung aus. Er war ganz Freude und Aufmerksamkeit, sorgte für Erhaltung des Kaminfeuers, suchte ihr den besten, vor Zug gesicherten Platz aus, rückte dann seinen Stuhl zu ihr hin und sprach nur mit ihr. Elizabeth, im anderen Ende des Zimmers mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, sah diesem Treiben mit Vergnügen zu. Nach eingenommenem Tee erinnerte Hurst seine Schwägerin an die Karten. Doch vergebens, sie hatte geheime Nachricht, dass Darcy nicht zum Spiel aufgelegt war, und so wurde selbst Hursts laut ausgesprochener Wunsch unbeachtet gelassen. Ihm blieb daher nichts anderes übrig, als sich auf ein Sofa zu strecken und zu schlafen. Darcy ergriff ein Buch, Miss Bingley tat ein gleiches und Mrs. Hurst, mit ihren Ringen und Armbändern spielend, mischte sich dann und wann in die Unterhaltung ihres Bruders mit Jane. Doch nicht lange ertrug Miss Bingley das Einförmige dieses Zeitvertreibs, und nachdem sie einige Mal laut gegähnt, legte sie ihr Buch zur Seite und sagte zu ihrem Bruder, der eben mit Jane von dem projektierten Ball in Netherfield sprach, »Apropos Charles, bist du wirklich gesonnen, einen Ball zu geben? Ich würde dir doch raten, erst die Wünsche deiner Hausgenossen über diesen Punkt zu erforschen, bevor du dergleichen festsetzt. Es möchte vielleicht manchem unter uns dieser Ball mehr zur Strafe als zum Vergnügen gereichen.« »Wenn du Darcy meinst«, rief Bingley lachend, »so steht es ihm frei, zu Bett zu gehen, ehe der Ball beginnt. Aber gegeben wird er, und sobald die nötigen Vorkehrungen von Seiten meiner Haushälterin getroffen sind, werde ich die Karten herumschicken.« Miss Bingley sagte noch mancherlei über die Einförmigkeit eines solchen Vergnügens und wie es weit unterhaltender gemacht werden könnte, wenn der Tanz mit Konversation abwechselte. Als sie aber bemerkte, dass ihr Bruder fest entschlossen war, ließ sie den Gegenstand fallen, stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Ihre Gestalt war schön und sie bewegte sich mit Grazie. Doch Darcy, auf welchen dieser Angriff gerichtet war, verwandte keinen Blick von seinem Buch. In der Verzweiflung forderte sie jetzt Eliza auf, ihrem Beispiel zu folgen, indem eine solche Bewegung nach langem Stillsitzen sehr heilsam sei. Elizabeth staunte, willigte jedoch ein, und Miss Bingley erreichte ihren Zweck insofern, dass Darcy, durch diese ungewöhnliche Höflichkeit aufmerksam geworden, sein Buch weglegte. Nun ward er sogleich aufgefordert, teil an dem Spaziergang zu nehmen, lehnte die Einladung indes ab, weil die Damen, wie er sagte, nur zwei Gründe zu diesem Auf- und Abgehen haben könnten, welche beide durch sein Hinzutreten gestört werden müssten. Miss Bingley bat sich eine Erklärung dieser beiden Gründe aus. »Ich nehme keinen Anstand, Sie auszusprechen«, sagte er. »Sie erwählen diese Weise, den Abend zuzubringen, entweder um sich ungestört über geheime Gegenstände unterhalten zu können oder weil Sie überzeugt sind, Ihre Gestalten beim Auf- und Abgehen im vorteilhaftesten Licht zu zeigen. Im ersteren Fall würde ich völlig überflüssig sein, im zweiten kann ich Sie aus einiger Entfernung besser bewundern.« »Oh, wie abscheulich«, rief Miss Bingley, »kann man sich so etwas vorstellen? Wie züchtigen wir ihn für diese Sprache?« »Nichts ist leichter, wenn Sie Lust dazu haben«, entgegnete Elizabeth. »Ärgern Sie ihn, zanken Sie ihn aus, lachen Sie ihn aus. Bei Ihrer genauen Kenntnis seines Charakters werden Sie wohl wissen, wie dies am besten anzufangen ist.« »Ja, wenn ich das wüsste. Aber so weit ergründet habe ich ihn trotz unserer längeren Bekanntschaft noch nicht. Auch sind Gemütsruhe und Geistesgegenwart nicht leicht außer Fassung zu bringen. Nein, nein, ich fühle, er wird uns Trotz bieten. Und was das Auslachen betrifft, so bedarf es dazu eines Grundes. Und diesen gibt uns Mr. Darcy nicht.« »Mr. Darcy ist also ein Gegenstand, über den man nicht lachen kann?« rief Elizabeth. »Das ist allerdings ein ungewöhnlicher Vorzug. Und ungewöhnlich wird er auch hoffentlich bleiben. Wenigstens für mich würde es ein großer Verlust sein, viele solcher Bekanntschaften zu haben, indem ich ungemein gern lache.« »Miss Bingley«, sagte er, »traut mir zu viel zu. Die weisesten und besten Menschen, ja sogar die weisesten und besten ihrer Handlungen, können von solchen, denen ein Scherz der höchste Zweck des Lebens ist, lächerlich gemacht werden.« »Es gibt allerdings solche Menschen«, entgegnete Elizabeth, »doch hoffe ich nicht, in diese Klasse zu gehören. Was weise und gut ist, werde ich nie lächerlich machen. Torheiten und Unsinn, Launen und Unbeständigkeiten unterhalten mich und reizen mich zum Lachen, wo ich sie finde. Aber ich sehe voraus, dass Sie über solche Dinge erhaben sind.« »Das möchte vielleicht kein Mensch mit Recht von sich behaupten, doch habe ich es zum Studium meines Lebens gemacht, mich vor solchen Schwachheiten zu bewahren, die einen Menschen bei dem aufgeklärtesten Verstand oft lächerlich machen. Als da sind Stolz und Eitelkeit. Die Eitelkeit erkenne ich allerdings für eine Schwachheit. Aber der Stolz, wenn er auf wahre Vorzüge gegründet ist, verdient diesen Namen nicht.« Eliza wandte sich ab, ein Lächeln zu verbergen. »Ihre Untersuchung der Schwachheit, Mr. Darcy, scheint zu Ende zu sein«, sagte Miss Bingley. »Darf man nach dem Resultat fragen?« »Ich bin vollkommen überzeugt, dass Mr. Darcy keine Schwachheiten hat. Er gesteht es selbst ein.« »Sie missverstehen mich«, entgegnete Darcy. »Ich habe Schwachheiten genug, aber hoffentlich keine Verstandesschwachheiten. Für mein Temperament kann ich nicht einstehen. Ich fürchte, es ist zu wenig nachgiebig, zu wenig geeignet, sich in die Welt zu fügen. Ich kann die Torheiten und Laster anderer nicht so leicht vergessen, als ich sollte, ebenso wenig erlittene Beleidigungen. Mein Gefühl ist nicht durch jede Kleinigkeit zu rühren. Ich verdiene vielleicht den Vorwurf, empfindlich, zum Groll geneigt genannt zu werden. Wer meine gute Meinung einmal verloren hat, gewinnt sie nie wieder.« »Das ist in der Tat mehr wie Schwachheit«, rief Elizabeth. »Unversöhnlicher Groll ist ein Flecken im Charakter. Doch Sie haben Ihre Fehler im Ganzen gut gewählt. Sie sind sämtlich von der Beschaffenheit, dass man mit dem besten Willen nicht darüber lachen kann.« »Ich glaube, es findet sich in jedem Menschen eine Neigung zum Bösen, so eine Art Naturfehler, den selbst die beste Erziehung nicht auszurotten vermag.« »Der Ihrige ist die Neigung, jedermann zu hassen.« »Und Ihr Fehler?« entgegnete er lächelnd, besteht darin, alle Menschen geflissentlich Unrecht verstehen zu wollen. »Lassen Sie uns ein wenig Musik machen«, rief Miss Bingley ermüdet von einer Unterhaltung, an der sie keinen Anteil hatte. »Louisa, du fürchtest nicht, deinen Mann dadurch aufzuwecken?« Mrs. Hurst schien keine so zarten Rücksichten nehmen zu wollen. Der Flügel ward geöffnet und Darcy freute sich dieser Störung, indem er nach einiger Überlegung die Gefahr, Eliza zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, erkannte.